Diskussion. Junge Menschen sollten ihr Glück im Ausland versuchen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Abenteuerlust kontra Enttäuschungen. Erweiterung des Horizonts. Vorteile im Berufsleben. Anfängliche Schwierigkeiten. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich bin der Überzeugung, dass es viele Gründe gibt, warum junge Menschen ins Ausland gehen sollten. Ein altes Sprichwort besagt, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das ist wahr, besonders wenn man zum Beispiel ein Austauschjahr im Ausland verbracht hat. Man erweitert seinen Horizont und wird dadurch ein anderer Mensch. Diese Lebenserfahrung kann einem keiner mehr nehmen. Ich finde, das Positive überwiegt bei einem Austauschjahr auf jeden Fall. Auch das ist absolut richtig, aber leider läuft nicht immer alles so rund. Die große Abenteuerlust endet bei manchen mit Enttäuschung. Die positiven Aspekte aufzuzählen, ist nur die halbe Wahrheit. Ich bin nicht Ihrer Meinung. Manche Dinge brauchen ihre Zeit. Aller Anfang ist schwer. Das Einleben mag zwar schwierig sein, es lohnt sich aber, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Und dann geht alles wie geschmiert. Ich kenne niemanden, der eine Auslandsreise bereut hat. Man darf sich bloß nicht davon abschrecken lassen. Ich nehme an, Sie sehen das genauso. Auch wenn man die Sprache gut beherrscht, wird man als Fremder behandelt. Was, wenn Sie sich nicht richtig einleben können? Ich muss eben lernen, selbstständig für mich zu sorgen. Osteuropäer werden übrigens überall gerne gesehen. Ohne Freunde wäre es natürlich langweilig. Aber junge Menschen sehen, wie Gleichaltrige in anderen Ländern leben und können so leichter Freundschaften schließen. Das kann sie persönlich und vielleicht auch beruflich weiterbringen. Sie lernen relativ schnell, mit Menschen anderer Kulturkreise umzugehen. Das Leben im Ausland ist kein Zuckerschlecken. Wegen Einsamkeit, Heimweh und hoher Lebensunterhaltungskosten kann das Leben im Ausland ganz schön hart sein. Ich bezweifle, dass das uns daran hindern könnte, ins Ausland zu gehen. Wir verbessern unsere Fremdsprachenkenntnisse und die können wir bei bestimmten Berufen auch gut gebrauchen. Hinzu kommt, dass man da unvergessliche Erfahrungen und neue Eindrücke sammelt und dadurch auch offener und toleranter wird. Alles in allem sprechen mehr Argumente für einen Auslandsaufenthalt als dagegen.